Es wird der gleiche Grund dafür angenommen, weshalb der Chronist Francisco López de Gomara, als er von jenem See in der Mitte Chiles, umgeben von 7 Vulkanen nebst einem Tempel mit 1000 Priestern, von einem Cacique Leuchen Gorma, von einer Königin Gaibomila sprach, mit diesem Namen hermetische Symbole, in die er selbst nicht einzudringen vermochte, verborgen halten wollte. Gaibomila könnte Caimonilla sein, das Wörterbuch Spanisch Mapuche von E. Wilhelm von Mösbach gibt dazu folgende Erklärung. Kai ist Schlange, Mo ist von, Milla ist Gold. Somit wäre Caimonilla die goldene Schlange, das Schlangenfeuer Kundalini. Wir sind weit davon entfernt, den eingeborenen Mapuche idealisieren zu wollen. Wir haben bereits auf seinen anderen, negativen Aspekt hingewiesen. Jedoch ist der heutige Mapuche nicht einmal mehr der Schatten des Einstigen, der zu Zeiten der Spanier lebte, und noch weniger desjenigen aus der Zeit davor. Es ist von ihm nichts geblieben, nicht einmal im Gedächtnis seines Blutes. Er ist vom Mestizentum mehr noch als vom Alkohol und dem Krieg besiegter, wie die Guayaquis aus dem paraguayischen Urwald, die ursprünglichen Wikinger Atumarunas. Weiße, in Pygmäen zurückentwickelte Arier, die sich mit dem mongolischen Guarani vermischt hatten. Auch die Paraguayer mit Wikinger-Vorfahren waren große Krieger, wie die Araukaner. Wir haben uns schon auf das schreckliche Drama des Mestizentums und der Involution bezogen. Der Mapuche der Eroberungszeit ist das Ergebnis der Rassensünde einer Vermischung in Auflösung. Und der Chilene wird das Ergebnis eines Mestizentums der Vermischungen sein. Der Re-Che, der reine Arier. Mit Sicherheit hat Fray Reginaldo de Lizarraga die Picunches, Indianer aus dem Norden, beschrieben, da der Kapitän der Ingas nicht weiter als 12 Meilen südlich von Santiago gekommen war. Jene werden die Purunauka, die ganz barbarischen, besser gesagt die Kalku, jene niedere Rasse schwarzer Magier gewesen sein, die von den araukanischen Machis exoterisch wie esoterisch bekämpft wurden. Der Ausdruck Araukaner ist unbekannten und moderneren Ursprungs. Er besitzt die Rune Ar von Aria. Der Mapuche war der Mensch des Landes Chilhi, jener heiligen Erde, die er mit Vorliebe vom Fluss Laya ab nach Süden hin bewohnte. Nach seiner Kosmographie war die Welt nach den 4 Horizonten hin verschlossen durch magische Quellen, unsichtbaren und unterirdischen Wassern, die von Zeit zu Zeit in den äußeren Strömen sichtbar wurden. Der Laya-Fluss war die magische Quelle mit seinen enormen Wasserfällen. Durch den entstehenden Nebel seiner Kaskaden werden die Heilpflanzen befeuchtet und erhalten außerordentliche Eigenschaften. Der Inka ist nicht weiter südlich in das unverletzte Land des Araukaners, des Re-Che, vorgedrungen. Dieser mysteriöse Mensch jagte ihm Schrecken ein, wie er auch den Spanier entsetzte. Weil er ein heiliger Krieger war, fähig zu unfassbaren Dingen. Man erzählt sich von 2 Araukanern, die von den Spaniern gefangen genommen und in einem Käfig eingeschlossen wurden, wo sie verhungern sollten. Sie begannen, sich selbst zu essen, ein jeder seinen eigenen Körper, und behandelten ihre selbst verstümmelten Körperteile mit vernarbenden Kräutern, die diese Krieger stets mit sich führten. Als man Kapaulikan an den Pranger stellte, um ihn zu durchbohren, gab er keinen Wehlaut von sich bis zum Tode. Auch nicht Galvarino, als man ihm beide Hände abschlug. Er kämpfte ohne Hände weiter. Die Araukaner waren aber keine Menschenfresser, noch folterten sie ihre Gefangenen. Um sich seines Mutes zu bemächtigen, aßen sie das Herz ihres bewunderten Feindes, von seinem Schädel fertigten sie einen Pokal und aus seinem Schienbein machten sie eine Flöte. Dies wird das Schicksal von Don Pedro de Valdivia gewesen sein. Der Krieg entsprach einem ihrer heiligsten Riten. Wenn dieser begann, änderte sich das gesamte Leben des Mapuche. Man hatte den Tsingche schon zum Tolki gewählt und dieser ließ das Kriegsbeil unter dem kämpfenden Volk kreisen. Von diesem Augenblick an traten die Männer in vollkommene Keuschheit, während ihre Kost vegetarisch wurde. Es ist die Diät der Ameisentaille. Der Krieger wird derart reduziert, bis er eine sehr kleine Taille hat und sein Körper nur aus Muskeln und Willen besteht. Von da an herrschen die Kriegsschulen vor, sich über diejenigen der Machis erhebend. Es ist also erklärlich, dass in den 400 Jahren andauernden Krieges mit den Spaniern beinahe die ganze priesterliche und magische Tradition der Machis verloren ging, sodass die Frau den Mann in dieser Funktion zu ersetzen begann, die ursprünglich eine männliche war, obschon der Machi eine Kleidung trug, die die Spanier aus Unkenntnis mit weiblichen Kleidern verwechselten. Sie bestand aus langen Mänteln, ähnlich denen der Odin-Priester, mit denen der Machi viel Ähnlichkeit hat. Außerdem trug er Armbänder als Perkussionsinstrumente, um die böswilligen Wesen der Luft, die Hui Kubos, fernzuhalten. Das alles ist von den Spaniern ganz falsch verstanden worden. Der Araukaner gestattete es den Fremden nicht, sein eigenes Gebiet zu betreten. Der Kazite Meat Cura hatte Pedro de Valdivia die Stelle gezeigt, an dem der Eroberer die Stadt Santiago der neuen Extremadura erbaute, zwischen den Zuflüssen des Mapocho-Flusses und neben den Hügeln Huelen, das Schmerz bedeutet. Aus irgendeinem Grunde, vielleicht wegen des Namens dieses Hügels, lebten die Indianer dort nicht. Sie wählten ihre Gebiete, beraten von den Machis, zwischen dem Meer, der Wildnis, den Gipfeln, Flüssen und Vulkanen, wobei sie ihre Visionen und Kenntnisse der magnetischen Strömungen und elektrischen Spannungen berücksichtigten. Vor allem beachteten sie die Stimmen aus den Tiefen der Erde, den unsichtbaren Quellen. Ihre Ortschaften und ihre Rukas, also Hütten, legten sie an, eine heilige Wissenschaft der Architektur und der Zahl in Betracht ziehend. Der Baumeister war ein Eingeweihter. Für den Bau der Rundhütte, die größte von ihnen konnte bis zu 60 Personen beherbergen, wandte man die feine Verbindung von 18 verschiedenen Pflanzensorten an. Das Klima, die Richtung, der Boden und die Sterne entschieden über den Standort. Die größten Rukas wurden Katanes genannt. Der Architekt musste mit den Bäumen sprechen, mit denen, die er fällen konnte, in ein enges Verhältnis der Zusammenarbeit mit dem Wald tretend, von dem er seinen Anteil erhielt. Es war ihm nicht erlaubt, in das Leben der Wildnis ohne deren Erlaubnis und nur mit einer weisen und tiefen Kenntnis derselben einzugreifen. Der Architekt war beinahe so wichtig wie der Machi. Er war in einer Traditionsschule eingeweiht worden. Das Wichtigste an der Ruka war, außer der Ortsbestimmung, der Holzfußboden. Sie stellte eine runde Welt dar mit ihren 5 Himmelsrichtungen. Osten, Süden, Westen und Norden, zusätzlich der 5. nach oben und nach unten, die Achse. Das ist außergewöhnlich, denn es bedeutet eine polare, hyperboreische Auffassung. Die Zahl 5 ist die des Pols, der Mitte, der Achse. Die araukanischen Städte wurden über der polaren Mitte im Mediolanum errichtet. Von daher der Omphalos, der Nabel, der für die Araukaner der Rehue war. Der Fußboden der Ruke stellte die 4 Himmelsrichtungen dar, mit einer Mitte, die die hohle Erde nach unten und den Morgenstern Ojehue nach oben, der auch Jepun, der Abendstern mit den 8 Zacken des Ursprungs der Rasse des Re-Che war, anzeigte. Die Zahl 8 der Templerbauten und des Castells del Monte von Friedrich II. Von Hohenstaufen. Diesen 8-zackigen Stern müssen die Araukaner wohl vom Inka übernommen haben, der ihn seinerseits von den hyperboreischen Atumarunas geerbt hat.